Sarah Brückner ist hier aus dem Nachrichtenteam für die Ausgabe um 18 Uhr. Bringen wir uns auf den neuesten Stand. Hi, Sarah. Hallo, Christian. Deutschlandfunk Nova. Nachrichten. Das Gesundheitssystem wird immer teurer. Das merken wir zum Beispiel an steigenden Krankenkassenbeiträgen. Die SPD will die Finanzierung von Gesundheit und Pflege anders organisieren, mit einer neuen Gesundheitsabgabe auf alle Einkommensarten. Das hat Parteichefin Bärbel Baas nach 2 Tagen Klausurtreffen in Berlin gesagt. Die Idee: Bisher finanzieren wir als Beitragszahlende das System vor allem übers Arbeitseinkommen. Das findet die SPD ungerecht. Sie will auch Kapitaleinkünfte oder Mieteinnahmen dranziehen. Das passiert bisher nur in Sonderfällen. Ziel ist laut Beschluss vom Parteivorstand, die Beiträge zu senken. In dem Beschluss wird auch gefordert, dass Beamte, Selbstständige und Mandatsträger in die Rentenversicherungspflicht mit reingenommen werden. Auch die Union hat mehrfach Vorschläge gemacht, um die Kosten im Sozialsystem zu senken. Ihr Ansatz geht eher Richtung Sparen. Einige Vorschläge waren sehr umstritten, zum Beispiel Zahnarztkosten aus den Kassenleistungen zu streichen. Die veröffentlichten Dokumente zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ziehen weitere Kreise. Jetzt ist in Großbritannien der Stabschef vom Premierminister zurückgetreten. In einem Statement bei der BBC hat Morgan McSweeney das bekannt gemacht und erklärt, dass sein Schritt mit den Vorwürfen gegen den britischen Ex-Minister Peter Mandelson zusammenhängt. McSweeney sagt, er habe dem Regierungschef damals geraten, Mandelson zum Botschafter für die USA zu ernennen. Das sei ein Fehler gewesen. Mandelson soll engen Kontakt zu Epstein gehabt und während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Infos an ihn weitergegeben haben. Vor rund einem Jahr wurde er vom jetzigen britischen Regierungschef Keir Starmer zum US-Botschafter ernannt. Deswegen steht gerade auch Starmer unter Druck. Mandelson hat seinen Botschafterposten wegen des Epstein-Skandals schon letzten Herbst wieder verloren und inzwischen hat er auch seinen Sitz im Parlament aufgegeben. In Japan haben die Menschen teilweise ein neues Parlament gewählt und die Partei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat die klar gewonnen. Ihre liberaldemokratische Partei hat laut Hochrechnungen die absolute Mehrheit im Unterhaus geholt und könnte auf mehr als 300 von insgesamt 465 Sitzen kommen. Takaichi hatte die vorgezogene Wahl selber ausgerufen. Damit wollte sie ihren Rückhalt im Parlament ausbauen. Die 64-Jährige ist im Oktober als erste Frau in Japan an die Spitze der Regierung gewählt worden. Politisch ist sie sehr konservativ. Takaichi will unter anderem mehr Geld fürs Militär ausgeben, zur Abschreckung Chinas. Außerdem ist sie für engere Beziehungen zu den USA und Präsident Donald Trump. Bei den Olympischen Winterspielen hat es Medaillen für Deutschland gegeben. Das deutsche Biathlon-Quartett hat in der Mixed-Staffel Bronze geholt, hinter Frankreich und Italien. Vorher hat schon Skirennläuferin Emma Eicher bei der Abfahrt Silber gewonnen und damit die erste Medaille für Deutschland dieses Jahr. Das Wetter. Ist oft bewölkt oder trüb. Im Nordosten und Osten gerade ein paar Schneeflocken oder Sprühregen noch. Da kann es auch glatt sein. Nachts im Osten ein bisschen Schneekriesel, sonst eher trocken bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 3 Grad. Morgen ähnlich wie heute, nur im Westen und Südwesten trocken und auch mal aufgelockert bei 0 bis 9 Grad. Deutschlandfunk Nova mit Christian Schmidt. Heute Nacht zu unserer Zeit ist Super Bowl. Gucken wir gleich nochmal drauf, was da so los ist. Viel politisch, bisschen sportlich. Schön, dass ihr dabei seid. Macht euch einen schönen, gemütlichen Abend mit uns.